Leute gefakes, wenn ich ihr Pilz kauf. Und aus dem Schlipper deiner Frau kannst du ein Snake bauen. Ich geb noch immer einen Fick drauf, wenn du hatest. Ich seh alles positiv, außer ein AIDS-Test. Scheiß mal auf Beat, ich lass die Waffen im Schrank. Bin ein erwachsener Mann, aber ich pass mich nicht an. Nein, wir sehen die Sterne und wir greifen danach. Und weiß ich nicht mehr weiter, frag ich Jägermeister um Rat. Rapper klettern für paar Kids, den Fans noch weiter in Arsch. Ich weiß, wer es war, er hat noch Scheiße am Bart. Wenn ich euch seh, muss ich mich fremdschämen. Fahr in die Hölle, ihr könnt gerne meinen Benz nehmen. Ich scheiß auf dich und deine hässliche Begleitung. Komm her, mach Faxen und der Rest steht in der Zeitung. Die Welt gehört mir, wenn ich groß bin. Gotta get this money, I don't really get to sleep, no. Ich kann schlafen, wenn ich tot bin. Work hard, stack checks, I'll die rich. Denn ich muss ackern, muss ackern, no rest till I'm gone. Ich muss hassen, muss hassen, I got no days off. Denn ich muss ackern, muss ackern, I work and get paid. Watch my bankroll, my paper don't fade. Yo, champion with a Jordan jersey, some vintage. You know I'm kidding, ain't kidding with none of these dudes. I'm wicked, huh? Sick with it like Mitch did it, I'm paid full. My name rules, King Cooper, I reign too. Boom, can't clap back, y'all rhymes whack, my lines back. Can't rest the concept, y'all still bred and I'm fresh. Knuckle up and bust them if they got the combat. Word is born, I kill them, yo, it's hidden in the contract. God's define that, define rap, Zito Jules, Coop Killer, Hercules, one track, no contest. Extraterrestrial contact from the bomb hits. Candy Kush strong, get them high just off the contact. G-Koon, go like Bruce Lee, flow. Wing Chun, free kick, go, don't miss no free throw. Gotta get to work, no sleep until I'm in the coffin. Zito Cooper, rat, if you not on the team, you not important. D-Bank, gehört mir, wenn ich groß bin. Gotta get this money, I don't really get to sleep, no. Ich kann schlafen, wenn ich tot bin. Work hard, stack checks, I'll die rich. Denn ich muss hacken, muss hacken, no rest till I'm gone. Ich muss hassen, muss hassen, I got no days off. Denn ich muss hacken, muss hacken, I work and get paid. Watch my bankroll, my paper don't fade. Yup, gotta get this money, cash the Skrilla, count the Benjis. Throw my money's on the floor, I tell them pick them up. Cooper Keller like a young Bruce Wayne. Young Playboy said he getting that fame. Rolling Berlin with a badass name. I ain't really gon' find, I ain't no one name. Cause last night I was getting so faded with my lights on. Ziggy got blacks and let three stepping like an icon. Anytime we rockin', they taking flicks like Nikon. Tryna get a glimpse and make a memory that's lifelong. Jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Jetzt wird geackert und die Zeit bis zur Rente genutzt. Also schlaf nicht ein, steh auf, das Harz reicht nicht aus. Drum hast du auch schon wieder keinen Fahrschein gekauft. Du bist ein broke-ass Motherfucker. Und ich kann haben, was ich träume, weil ich acker. Aus Blut und Schweiß werden Scheine gemacht. Ich will eine eigene Jagd und darum bleibe ich wach. Die Welt gehört mir, wenn ich groß bin. Gotta get this money, I don't really get to sleep, no. Ich kann schlafen, wenn ich tot bin. Work hard, stack checks, I'll die rich. Denn ich muss acker.